schlechte Luft und schades Bier an der Theke, 20 Bucks. Ja, das Bier schmeckt scheiße, doch das ist uns heute egal. Geht's auch hoch zur nächsten Runde und jetzt singen wir nochmal. Solange ihr noch zu uns steht, gehen wir weiter diesen Weg. Egal wohin der Wind uns weht. Solange ihr noch alte Lieder mit uns singt und mit uns auf die Freundschaft trinkt. Doch die Zeit steht niemand still, auch wenn man es oft so will. Der nächste Morgen kommt bestimmt, ganz egal wie viel man trinkt. Ja, das Bier war scheiße und der Kater ist brutal. Doch die Nacht war unvergesslich und jetzt singen wir nochmal. Solange ihr noch zu uns steht, gehen wir weiter diesen Weg. Egal wohin der Wind uns weht. Solange ihr noch alte Lieder mit uns singt und mit uns auf die Freundschaft trinkt. Trinkt.